David und Nicole sprechen über ihre Arbeit. Stell dir vor, dann sagt mein Chef doch zu mir, dass ich die Unterlagen bis morgen fertig haben soll. Wie bitte? Das geht doch gar nicht. Ich habe auch gesagt. Schönen Dank auch. Wie stellen Sie sich das denn vor? Und wie hat er reagiert? Total genervt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Als ob ich das nicht eh gemacht hätte. Und was machst du jetzt?